Problem für die Leute immer noch auf Wohnungssuche sind. Kommen wir jetzt zu Wohnungsproblemen. Das lösen wir ganz einfach mit dem Maklerschwein.